Heute ist ein toller Tag, super Tag und die Sonne lacht. Zieht mich glatt nach draußen, lockt mit aller Himmelsmacht. In den Beinen kribbelt's und die Sinne explodieren. Ich muss mich bewegen, meinen Astroleib trainieren. Mein Fahrrad grinst mich an, Mensch, worauf wollen wir warten? Was wäre heute geiler, als eine Fahrradtour zu starten? Doch halt mal, na klar. Alleine fahren wir öde, doch zu zweit wär's wunderbar. Wunderbar. Also ran an den Hörer, meine Kumpels abgefragt. Doch logisch, wie immer, ist Familie angesagt. Mit der Schüssel, dem Blechteil geht's raus ins Grüne mit der Schüssel, das ist verschärft, das Grüne ins Grüne zu heizen. Da macht das Grüne schlapp. Mensch, Leute, geht in euch, sonst wird die Luft bald knapp. Die Lösung? Fahrrad. Beweg dich, beweg, verspür den Wind in deinem Haar. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Sonne zu genießen. Ja, ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Welt, ich kann dich küssen. Ich seh all die schlappen Typen in der Blechbox hängen, sich gerade von der Haustür bis in die Karre zwängen. Bewegung ist Luxus. Mensch, Leute, ihr verpasst was. Mir ist es fast egal. Kapiert es oder lasst es. Ich gebe euch heute diesen kostenlosen Rat. Die Freude am Fahren erfahrt ihr nur mit Rad. Zur Schule? Na klar. Da fahr ich mit dem Rad und fühle mich wunderbar. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Die Sonne zu genießen. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Welt, ich kann dich küssen. Ah, ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Bin so frei, die Sonne zu genießen. Ich bin so frei.